Schritt C, C3, 1. Firma Kletz, Meier, guten Tag. Guten Tag, hier ist Schmidt. Könnten Sie mich bitte mit Herrn Kraus verbinden? Tut mir leid, der ist gerade nicht am Platz. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, danke. Ich versuche es später noch einmal. Gut, dann auf Wiederhören. 2. Grüß Gott, Fehr hier. Kann ich bitte Herrn Burli aus der Exportabteilung sprechen? Tut mir leid, der ist leider gerade außer Haus. Ist denn sonst jemand aus der Abteilung da? Nein, da ist im Moment niemand da. Es ist gerade Mittagspause. Können Sie vielleicht später noch einmal anrufen? So gegen 14 Uhr? Ja, gut. 3. Guten Tag, hier ist Müller. Können Sie mich bitte mit Frau Huber verbinden? Die ist leider noch nicht da. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Nichts. Aber geben Sie mir doch bitte Ihre Durchwahl. Ja, gern. Das ist die 274. Vielen Dank. Also dann auf Wiederhören.